Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wie alle mitbekommen haben, dass vor einigen Tagen eine Person, der sehr bekannt war, gestorben ist, nämlich Muhammad Ali. Und es ist so traurig, subhanallah, dass wir so viele Leute sehen, die seine Bilder posten und Videos posten, sogar einige predigen, subhanallah, Tag und Nacht darüber reden. Und manche Leute haben sogar einige eigene Profilbild geändert und ein Profilbild von Muhammad Ali genommen. Aber wir sehen leider nicht diese Menschen, dass sie sich so viele Sorgen machen und so viel Mitleid haben für die Muslime, die Tag und Nacht in Syrien, Irak, in Burma, überall sterben. Vermöge Allah tabaraka wa ta'ala uns recht leiten. Ich habe dieses Bild extra auch gepostet, damit wir unseren Geschwistern nicht vergessen, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Wallahi, liebe Geschwister, das mindestens, was jeder Muslim machen muss, ich sage nicht machen kann, sondern machen muss, Dua für seine Geschwister zu machen. Wenn er keine andere Wahl hat, dann mindestens muss er Dua für seine Geschwister machen, die Tag und Nacht sterben, die Tag und Nacht gefoltert werden. Vermöge Allah tabaraka wa ta'ala uns recht leiten.